1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch mit Ton im Fernsehen, ich hoffe zumindest. Schön, dass ihr da seid. Und was machen wir heute? Wir machen heute wieder eine freie Themennacht. Das bedeutet, dass ihr euch hier bei mir melden könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer kostenfrei, ab sofort erreichbar 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist 24 Jahre alt und heißt Corinna. Hallo Corinna. Hi Domian. Corinna, um was geht's bei dir? Ja, ich hatte am Wochenende Streit mit meinem Freund. Mhm. Und zwar ging das um das Thema Sex, beziehungsweise nicht vorhandenen Sex. Aha. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Über 4 Jahre. Und ihr habt keinen Sex mehr? Doch schon. Nur ich habe nicht so gerne Sex und ja schon. Mhm. Also im normalen Sinne nicht übermäßig oder so. Und ja, er wollte am Wochenende und ich nicht so gerne. Und ja. Dann ja, kam es halt ein bisschen zum Streit. Und am nächsten Morgen hat er dann seine Sachen gepackt und wollte fahren. Oh. Ja. Das heißt, ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Nein. Nein. Ist er dann gefahren, Wut entbrannt? Nee, er hat seine Sachen gepackt und ich habe ihm dann, er hat mich gefragt, was er noch Sachen hat. Ich habe ihm alles gegeben, habe ihm meine Rasierklinge in die Hand gedrückt und habe gesagt, ja, nimm die besser auch mit. Dann haben wir noch ein bisschen geredet und der ist dann doch geblieben. Ja, also er hat sich nicht von dir getrennt, aber der Haussegen hängt schief. Ja, den restlichen Tag lief dann so, als wenn nichts gewesen wäre. Aber die Sache ist einfach, das ändert sich ja nicht. Mhm. Wie oft so im Durchschnitt habt ihr denn Sex? Oh, alle paar Wochen mal. Mhm. Und er würde schon gerne, sagen wir mal so... Ja, ein bisschen mehr. Zumindest ein bisschen mehr haben. Ja. Wie kommt das, dass du so wenig Lust hast auf Sex? Ich habe ein wahnsinniges Problem, mich halt irgendwie gehen zu lassen oder mein wahres Ich zu zeigen und bin da echt verklemmt. Mhm. Trotz, dass ihr 4 Jahre schon zusammen seid. Ja. Mhm. Also ich lasse Leute schon ziemlich nah an mich dran, aber bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist bei mir Ende und ich weiß auch nicht, wie ich da... Was ist denn das für ein Punkt? Bis zu welchem Punkt lässt du ihn ran? An dich? Also er weiß so ziemlich alles von mir und wir kuscheln und das ist auch alles kein Problem. Es ist halt einfach, ja, so dieser letzte Rest halt so. Mhm. Und dass es quasi dann auch beim Sex Spaß macht. Also eigentlich, ich liege nur rum und er macht halt. Ach so, das heißt, ihr habt wenig Sex und wenn ihr Sex habt, macht es dir nicht mal Spaß. Ja. Also es ist nicht so, dass es mir gar keinen Spaß macht, aber es ist halt sehr schwer. Du müsstest es gar nicht haben. Ich brauche es nicht unbedingt, nein. Das heißt, eigentlich machst du es ihm immer, nur ihm zuliebe. Hauptsächlich, ja. Es gibt Momente, wo ich dann auch mal Sex möchte, aber es ist eher so die Ausnahme. Mhm. Weil das ganz am Anfang eurer 4 Jahre auch so, dass du so zurückhaltend warst? Ja, immer schon. Immer schon. Und in den Beziehungen vorher, ich gehe mal davon aus, dass du vorher auch schon Freunde hattest, war es ähnlich gelagert? Also ich hatte 2 Beziehungen vorher, beide mehrere Jahre. Also mein erster Freund, mit dem ich auch das erste Mal, also meine erste lange Beziehung, mit dem hatte ich auch meinen ersten Sex. Mhm. Der auch seinen ersten war. Mit dem war ich in etwa 3 Jahre zusammen. Mhm. Mit dem Freund danach war ich auch vier Jahre zusammen. Und alles so ähnlich wie mit dem jetzigen Freund? Also meinem ersten Freund, da war ich noch, ne? Da ist man ja, klar, da ja. Probiert man es aus und das ist nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Ja, und da bin ich auch schwanger geworden damals und ja, mit Abtreibung allem drum und dran. Mhm. Und ja, bei meinem zweiten Freund war das so, ich habe vorher mit ihm gekifft und dann hat er halt gemacht und dann war es mir auch egal. Mhm. Und ja, bei ihm ist es halt ein bisschen anders. Mhm. Aber mit dem zweiten Freund hast du ja nicht jedes Mal gekifft, sondern... Doch jedes Mal. Ja, auch nur Sex, wenn ich betrunken bin und Alkohol getrunken habe. Jetzt. Jetzt, mit dem jetzigen? Ja. Das ist ein Warnsignal, finde ich. Wirklich? Finde ich, das finde ich weil schon, wenn ich keinen Alkohol trinke, dann geht gar nichts? Dann nee. Das ist für mich eine wahnsinnige Überwindungssache. Es ist ja nicht so, es ist nicht so, dass ich ihn nicht liebe oder dass ich hast du mit ihm schon mal zusammen einen Orgasmus gehabt? Zusammen? Gleichzeitig? Naja, überhaupt, nein, nicht gleichzeitig. Aber hattest du schon mal einen Orgasmus, wenn du mit ihm Sex hattest? Ja, beim Vorspiel, also wenn man das so nennen kann, ja, ich glaube schon. Aber auch nicht so oft und auch nicht so großartig, dass du dich da gerne daran erinnerst. Nee, weil so ein Orgasmus ist dann so ein Punkt, wo ich eigentlich eher Panik bekomme, so, oh mein Gott, und bloß nichts. Warum Panik? Weil ich nicht möchte, dass er das merkt oder dass er falsch über mich denkt oder das ist halt so ein Punkt, da bin ich dann quasi mir selbst ausgeliefert, weil das kann man ja nicht kontrollieren, so, ne? Aber ist das nicht das Schönste, wenn man mit jemandem zusammen ist, den man liebt, dass man sich dann auch in dem Punkt völlig gehen lässt und. Ja, genau, das ist das Problem, dass ich das nicht kann. Befriedigst du dich selbst? Nein. Nein? Noch nie gemacht? Doch, schon mal, aber nicht so wirklich. Nicht bis zum Höhepunkt. Und das ist, nicht so meins. Warum machst du das nicht? Brauche ich nicht, weiß ich nicht, warum sollte ich? Versuch doch mal, weil es vielleicht ein schönes Gefühl ist. Vielleicht, weiß ich nicht. Du hast ja gerade angedeutet, dass du mit deinem ersten Freund schon schwanger warst und hast abtreiben lassen. Wie alt warst du da? 13, fast 14. 13? Kann das sein, dass es da einen Zusammenhang gibt? Das war ja dann doch ein gravierendes Erlebnis, auch ein Schock, was Traumatisches, vielleicht die Abtreibung, dass es damit zusammenhängt? Möglich ist das, aber ich meine, ich nehme die Pille, er nimmt ein Kondom, also in der Hinsicht. Naja, mit Vernunft und Ratio kann man sowas nicht immer erklären. Wenn du damals irritiert worden bist, kann das ja durchaus so im Unterbewusstsein noch nachwirken. Ja, also na, die Sache damals, das war schlimm für mich, klar. Es war aber für mich viel schlimmer, also dass ich da so, mein Freund damals, der war 2 Jahre älter und ne, wir hatten ja beide das erste Mal zusammen und er hat gesagt, wenn was passiert, haben wir uns beide gesagt, ne, dann stehen wir zueinander, dann ist das halt so. Ja, und dann ist es halt passiert. Nicht mal beim Sex, also ich habe ihn in der Badewanne runtergeholt, muss man dazu sagen. Ne? Unwahrscheinlich, aber das funktioniert. Und ich war schwanger und dann fiel es natürlich von ihm und von seinen Eltern und von meinen Eltern, das geht auf gar keinen Fall, das ist weg. Und ja, ich wurde eigentlich gar nicht gefragt, ob ich das möchte. Es wurde einfach quasi entschieden und ich habe das damals mitmachen lassen, weil. Aber siehst du mal, was für ein gravierender Eingriff da von außen in dein Leben vorgenommen wurde. Und das hat mit Sexualität zu tun. Also vielleicht, man kann es nicht beweisen, aber vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Wie ist es denn so? Bist du von zu Hause aus so sehr streng moralisch erzogen worden? Moralisch also, in dem Sinne nicht. Also zu Hause. Wurde offen über Sexualität gesprochen? Nein. Nein. Eigentlich nicht. War nicht so das Thema, aber ich hatte auch nicht so wirklich in meiner Kindheit ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ja. Also, ist denn in Sachen Sexualität in deiner Kindheit vielleicht sogar irgendwas Schlimmes passiert? Ich glaube nicht. Also viel Schlimmes in meinem Leben passiert, aber ich glaube das nicht. Hast du darüber nachgedacht schon mal? Ja. Du sagst, ich glaube nicht. Das heißt, ich bin mir nicht so ganz sicher. Gut, das gab viel Scheiße. Also ich habe jeden Scheiß auch auf die Fresse gekriegt. Das war etwa, wo mein Vater mich im Urlaub zusammengeschlagen hat vor anderen Leuten und alle haben weggeguckt. Das hat keinen interessiert und es war schon heftig. Und ja, ich glaube in der Hinsicht mein ganzes Leben lang. Also ich hatte kaum Freunde. In der Schule wurde ich gehänselt. Zu Hause war halt immer Stress, dann haben sich meine Eltern mal getrennt, dann war ich halt die Dumme, weil ich habe meinem Vater erzählt, dass meine Mutter sich mit einem anderen Mann trifft und dann war ich halt blöd. Weil mein Vater, ich habe ihm zu spät gesagt und meine Mutter, ich habe es gesagt. Also, da ist eine ganze Menge Schwieriges passiert in der Vergangenheit. Was genau, wissen wir vielleicht gar nicht, aber das, was du jetzt angedeutet hast, ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Schwere Kindheit, die Abtreibung mit 13, zu der man dich gezwungen hat. Du sagst, ich glaube nicht, dass sexuell was passiert ist. Also ist okay. Na, wenn dann nicht in einem Alter, wo ich das bewusst mitbekommen habe. Aber ich glaube auch nicht, dass mein Vater oder meine Familie da irgendwas gemacht hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Nochmal zurückzukommen auf deinen Freund. Liebst du deinen Freund? Ja. Wirklich von ganzem Herzen? Ja, klar, man hat immer ein paar Stress und hat man ja nie eine Beziehung, aber ja. Dann ist natürlich dieses Problem, finde ich, äußerst ernst zu nehmen. Denn auf Dauer bringt das die Beziehung auseinander. Ja, klar. Das ist hundertprozentig so. Auch die Tatsache, dass du immer Alkohol trinken musst, um überhaupt mit ihm Sex zu haben, finde ich, also wie gesagt, da schrillen bei mir so die Alarmglocken, das was nicht in Ordnung ist. Ich würde dir empfehlen, Corinna, weil es ja wahrscheinlich sehr komplex ist, die Ursachen, die dahinter stecken. Ich würde dir wirklich eine Psychotherapie empfehlen. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber mich nicht wirklich getraut. Ja, also ich könnte mir vorstellen, so nach meiner Einschätzung wäre das auf jeden Fall der richtige Weg und du kannst nichts falsch machen. Nebenher könntest du ja, auch wenn das so für dich einigermaßen okay ist, auch mal einfach ein bisschen versuchen, so mit, wenn du ganz alleine für dich bist, du hast es gerade so abgewiesen, aber ich sag's nochmal, wenn du ganz alleine für dich bist, mit dir und deinem Körper mal ein bisschen experimentieren. Ich sag immer, den besten Sex haben die Leute mit anderen, die mit sich selbst guten Sex haben können. Aber da muss man sich dann halt vorsichtig rantasten und vielleicht auch einige Hemmungen überwinden. Aber das Hauptding ist, glaube ich, wirklich eine intensive psychotherapeutische Betreuung. Meine Psychologin, die Sabine, hat das Gespräch jetzt mitgehört. Ich schlage vor, dass du jetzt auflegst und sie ruft dich wieder an und sie kann dir genau erklären, was für eine Art von Therapie in deinem Fall richtig und gut wäre. Okay. Mach es für dich. Du kannst davon nur profitieren. Wenn es dir nichts bringt, kannst du es abbrechen, kannst ja wieder gehen. Und mach es auch im Hinblick auf eure Liebe, auf deine Verbindung zu deinem Freund. Denn auf Dauer, wie gesagt, wird das nicht gut gehen, wie die Situation jetzt ist. Ja, das ist mir auch verbewusst. Ich will da ja auch was von ändern. Mhm. Ja, vielleicht war das jetzt der erste Schritt heute Abend. Kann ja sein. Hoffentlich. Ja, liebe Corinna, dann leg du bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, danke sehr. Alles Gute und viel Glück. Danke. Tschüss. So, und hier ist Nicole. Nicole ist 39. Guten Morgen, Nicole. Hallo, Domian. Hallo, Nicole. Weswegen rufst du mich an? Und zwar rufe ich an, weil ich seit einem Jahr ein Problem habe, also ich nicht, sondern mit meinem Lebensgefährten. Ja. Und zwar vor einem Jahr habe ich erfahren, dass er bi ist. Mhm. Wie hast du es erfahren? Und zwar am Computer habe ich das erfahren. Ich war so am Gucken wegen Urlaub und dann bin ich seinen Verlauf gefolgt. Ich denke mal, guck mal, wo er rumschnüffelt. Mhm. Ja, und dann habe ich da seine E-Mails gelesen. Mhm. Und dann waren da so junge Burschis und dann stand da, die Zeit mit dir war wunderschön und ich möchte, dass wir das wiederholen. Und ach so, er ist nicht nur bi, sondern er ist auch fremdgegangen. Ja. Real fremdgegangen oder im Netz? Im Netz. Er hat sich verabredet. Er hat sich verabredet mit denen, so klang das ja auch gerade. Ja. Ja. Er hat sich verabredet mit den Jungs. Und ich hatte das erfahren und habe ihn dann zur Rede gestellt und er hat das immer beneint. Nein, ich würde nicht richtig ticken und was ich da gelesen hätte, dies und jenes. Ja, und nach der Zeit musste er mit der Sprache rausrücken, da ich ja immer genervt habe. Also es gab viel Stress bei uns. War er nicht sauer, dass du da rumgeschnüffelt hast überhaupt? Darüber war er auch sauer, ja. Ja. Ja. Okay, aber irgendwann hat er es zugegeben? Ja, irgendwann hat er es zugegeben und sagte, dass es so ist, dass er das aber nicht braucht, dass er in Therapie gehen würde, sich helfen lassen würde. Ja, und das habe ich alles geglaubt und es ging immer weiter. Und dann habe ich auch gemerkt, dass er sich auch Narben zufügen lässt. Was lässt er sich zufügen? Narben? Narben, ja. Also geht das so in Richtung Sadomaso oder was? Ihn nehme ich an, er lässt sich beißen und was weiß ich, was man da macht. Nochmal ein paar Grundfakten. Wie lange seid ihr beiden zusammen? 26 Jahre. Ach, 26 Jahre, du bist 39. Ja. Da ist es die erste Liebe gewesen. Ja, mit 13 kam ich mit ihm zusammen, ja. Das ist ja Wahnsinn, 26 Jahre. Und ja. Ist er in deinem Alter? Ja, er ist 2 Jahre älter wie ich. Seid ihr euch denn immer, also bis du das jetzt entdeckt hast, seid ihr euch treu gewesen? Also was deine Person anbelangt, frage ich dich erst, warst du ihm treu die ganzen Jahre? Ja gut, also vor 16 Jahren oder so, da hat man auch mal das probiert in der Sturm- und Rangzeit, ne? Aber dann war ich treu gewesen, ja. Was hast du probiert mit einer Frau oder Was? Nein, mit Männern. Mit Männern. Mit einem Mann, ja. Und er, weißt du, was bei ihm in den Jahren so passiert ist? Außer jetzt, wie gesagt, klammern wir die neue Geschichte jetzt mal aus. Ja, er ist mit Frauen auch fremdgegangen. Also zwei Stück wusste ich. Das wusstest du? Das wusste ich, ja. Das hast du ihm dann aber vergeben? Ja, da war man dann noch jung, also da war ich 25 oder was, wo das alles passiert ist mit mir und so mit ihm. Ach so. Ist das jetzt ein besonderer Schock für dich, dass es jetzt Männer sind oder Jungs, jüngere Männer sogar? Wäre es für dich einfacher zu verkraften, wenn es Frauen wären? Wenn es Frauen wären, würde ich das mehr verkraften, ja. Aua! Oh. Das klang aber gerade nicht gut. Jetzt werden wir uns mal im Hintergrund kümmern, was da los war mit Nicole. Macht mir jetzt ein bisschen Sorge, aber wir kümmern uns im Hintergrund. Das werden meine Kollegen jetzt schon machen. So, Horst. Horst ist 49. Guten Morgen, Horst. Guten Morgen, Domian. So, Horst, um was geht's denn bei dir? Ich habe am Samstag meinen Bruder verloren, 54 Jahre. Was ist am Sonntag? Ja, an Samstag. Am Samstag, ja. Samstagmorgen. Was ist denn passiert? Der hatte eine neue Herzklappe bekommen, hatte alles gut überstanden, 8 Stunden OP. Und die Lungen haben nachher nicht mitgemacht und fingen an zu bluten. Und hatte einen Kehlkopfschnitt. Wurde im künstlichen Koma versetzt. Und er hat es nicht geschafft und war vorher noch in der Nacht von Freitag auf Samstag im OP. Und die kriegen die Blutung nicht gestillt. Und jetzt muss ich jetzt am Samstagmorgen von ihnen Abschied nehmen. Ich fand das schlimm, ne? Er ist Samstag gestorben. Ja. Ist er in deinem Beisein gestorben? Im Beisein meiner Mutter und von mir. Ihr beiden wart da? Ja. Hat er keine Familie? Nur meine Mutter, ne? Also er ist nicht verheiratet und hat keine Kinder? Nein, nicht verheiratet und keine Kinder. War immer unser Sorgenkind, ne? Warum war er das Sorgenkind? Er hatte schon von angeborenen, als Kind immer einen angeborenen Herzfehler. Ne? Ach so, das heißt, sein ganzes Leben hat er sich damit rumgeschlagen. Ja, und hatte 1976 eine künstliche Herzklappe bekommen, die allererste, und brauchte jetzt eine neue, weil er auch Probleme hat mit dem Atmen alles. Ja. Und das war seine eigene Chance. Ne? Die einzige Chance, die er hatte. Ja. Und kam im Dezember mit akuten Nieren. Versagen im Klinikum. Hing das mit dem Herz zusammen oder war das ein Zusatz? Das hing mit dem Herz zusammen. Das Herz hat ihm die ganzen Nieren, alles, das ganze Blut war schon vergiftet. Ne? Ah, ja. Also er war schon schwer krank, das muss man so sagen. Schwer krank. Aber dennoch hat niemand damit gerechnet, dass diese Operation tödlich endet. Nein. Weil er hat den Herz-OP super überstanden. Und hatte nachher Probleme mit dem Atmen. Ich habe den nur noch einen Tag gesehen. Da war er bei Bewusstsein und war schon sehr unruhig. Und hat immer gehustet und Schleim. Die Bronchien waren verkleinert. Ne? Ach so, das heißt, als ihr dann Samstag bei ihm wart, als er verstorben ist, war er gar nicht mehr bei Bewusstsein? Nein, war im künstlichen Koma gelegt. Ne? Und waren schon drei... Ist auch nicht mehr aufgewacht daraus. Nicht mehr aufgewacht und es waren schon drei Blutkonserven dran. Und ich konnte nachher auch nicht die ganzen Geräte mehr sehen. Ne? Meine Mutter ist nachher die letzten 10 Minuten raus und ich war als letztes noch bei ihm. Ne? Habe ihn die Hand gehalten, noch über den Kopf gestreichelt. Ne? Ja, warum ist deine Mutter rausgegangen? Die konnte es nicht mehr mit ansehen. Ne? Sah das besonders quälend und qualvoll aus für ihn? Ja. Beschreib mal, wie war das? Das Gesicht war so ein bisschen verzerrt, die Zähne so ein bisschen und... ich konnte auch nicht mehr mit ihm reden. Ne? Also du hast vorher, obwohl er im künstlichen Koma lag, schon noch zu ihm gesprochen. Das macht man ja auch so. Ja. Aber dann ging es nicht mehr. Nein, dann ging es nicht mehr. Und die Mutter konnte diesen traurigen Anblick nicht mehr ertragen. Nein. Aber du bist da geblieben, bis er dann verstorben war. Ich bin auch die letzten 10 Minuten da geblieben. Ne? Und er war an ganz viele Geräte angeschlossen. Ja. Und dann sah man das an den Geräten auch, dass er verstorben war? Nachher wurden die Geräte abgeschaltet, ne? Wir haben auch darauf plädiert, weil die Herz-Lungen-Maschine hat das nur noch übernommen und die Atmung war flacher. Und man sah schon, dass es zu Ende ging, ne? Hatte man die Geräte denn schon abgeschaltet, als er noch lebte? Als er noch lebte, hat man die Geräte nicht abgeschaltet. Ja. Ne? Hast du dann die Mutter wieder reingebeten oder wollte sie nicht? Nein, sie wollte nicht, ne? Ich finde es aber toll, dass du das gemacht hast, dass du bei ihm geblieben bist. Man weiß es nicht, ob er es gemerkt hat, aber vielleicht hat er es gemerkt. Und es war sicher für ihn ein großer Trost, dass du da warst. Ich gehe mir davon aus, so wie du jetzt sprichst und von der Vergangenheit auch, dass eure Beziehung schon eng war. Ja, ja. Eine innige Beziehung. Ja. Was habt ihr dann gemacht? Du bist dann rausgegangen und hast der Mutter gesagt, dass der Bruder verstorben ist. Ja, ja, aber sie hat gesagt, ja, ich habe mich schon von ihm verabschiedet. Ich möchte nicht mehr reingehen, weil ich habe auch gesagt, Mama, der hat sich so im Gesicht verändert nach einer Viertelstunde. Er war ja voller Medikamenten. Ne? Ich habe mir wohl heute nochmal angeguckt. Ne? Er sah natürlich aus in der Leichenhalle. Ne? Ja. Das hat mir gut getan, dass ich ihn mal natürlich gesehen habe. Er war Alemannia-Fan. Und da war er hergerichtet mit dem Schal und alles. Ne? Und das musste ich einfach. Ne? Ich konnte ihn einfach nicht mal mit den Schläuchen sehen, weil er war ja fast 11 Wochen im Klinikum. Ne? Das heißt, sonst hättest du als letztes Bild von deinem Bruder diesen vollkommen verschlauchten Menschen gesehen. Ja. Und heute, da warst du alleine bei dem Bestatter? Ja, meine Mutter sagte, fahr allein, ich möchte ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Ne? Wie er ganz früher war. Ja. Wie lange hast du denn bei ihm gesessen oder gestanden? Ich war noch 10 Minuten bei ihm. Spricht man da nochmal laut mit dem Verstorbenen? Ich habe ganz vorsichtig mit ihm gesprochen und habe noch gesagt, zu meinem Bruder alles Gute. Habe noch die Hand gestreichelt, aber war alles kalt. Ne? Und habe mir nochmal angeguckt, ne? Und habe mich verabschiedet und Danke gesagt, ne? Dass du bei uns warst, ne? Ja. Hast du geweint? Nee, geweint nicht. Manchmal kann ich weinen, aber es ist hauptsächlich, wenn ich da so diese Sprüche auf den Todesanzeigen sind, ne? Oder Phasen bekomme ich dann schon mal, ne, wenn ich weine. Als du dann nach Hause gegangen bist am Samstag, irgendwann Samstagabend und du dann allein, oder warst du mit deiner Mutter das Wochenende ganz zusammen? Nein, ich war mit meiner Mutter zusammen. Ja. Da kam das erst bei mir ein paar Stunden erst raus. Ne? Ich war wie vor dem Kopf. Mann, was ist denn heute los? Also dieses war jetzt ein technisches Problem, das Horst weg war. Bei Nicole war es was anderes. 1.23 Uhr. Dann machen wir, dann sage ich euch jetzt erstmal, was wir morgen für ein Thema haben. Morgen ist ja Themennacht. Und unser Thema morgen heißt Macht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Macht ausüben. Oder wir sagen mal so, die richtig Spaß daran haben, Macht auszuüben. Entweder im beruflichen oder auch im privaten Bereich. Dann auch sehr gerne mit Leuten, die nach Macht streben. Und, das bleibt nicht aus bei dem Thema, mit Opfern von Machtmenschen. Also habt ihr oder leidet ihr vielleicht sogar gerade sehr unter einem sehr machtvoll agierenden Menschen auf der Arbeit oder halt auch im privaten Bereich? Ist vielleicht euer Partner, eure Partnerin ein sehr dominanter Mensch und macht euch das Leben zur Hölle? Und wenn ihr gerne darüber mit mir reden wollt und mir das erzählen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind wir ab 0 Uhr da. Gerne noch morgen zu unserem Thema Macht. Ich möchte gerne mit Macht Menschen sprechen, die Spaß daran haben, Macht auszuüben, die sie auch anstreben, oder mit Opfern von Machtmenschen. So, jetzt ist Horst nochmal hier, sehe ich. Dann klicke ich ihn doch gleich hier mal an. Horst, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Sehr schön. Wir wissen nicht, woran es lag, aber du bist wieder da. Ja. Du hattest gerade gesagt, dass du dann an dem Samstag, als du mit deiner Mutter zu Hause warst, da hast du zum ersten Mal dann geweint und hast es realisiert. Ja, ja. Mhm, ja. Ich habe dann auch das Bestattungsinstitut angerufen. Meine Mutter hat immer gesagt, was machen wir denn jetzt, was machen wir, ne? Mhm. Die war schockiert, ne? Wie alt ist deine Mutter? 77. Ja. Ja, das ist natürlich auch ein ganz, ganz schlimmer Schock. Und wir haben unseren Vater 2009 verloren. Was auch noch gar nicht lange her ist. War die gleiche Situation. Ich kam von Nachtschicht und bin gerufen worden um 7:30. Danach lag er auch da. Mein Vater ist in Sekundentod und Lungenembolie gestorben. Hab versucht, ihn wiederzubeleben. Mhm. Die gleiche Situation war auch wieder so passiert, ne? Mhm. Das ist natürlich für deine Mutter, die nun auch schon dann 77 ist, eine sehr, sehr schwere Lage. Ja, ich habe auch jetzt auch Sorgen, ne? Ich weiß nicht, ob sie jetzt denkt, wäre ich mal lieber bei den Zweien jetzt, ne? Mhm. Aber ich habe noch eine Familie, Frau und Kinder, ne? Und ein behindertes Kind, was im Rollstuhl sitzt, ne? Hast du? Ja. Mhm. Das heißt, sie ist eng angebunden an euch und du kümmerst dich oder ihr kümmert euch auch um die Mutter? Ja, wir kümmern uns auch um die Mutter. Das ist ganz wichtig und ihr wohnt auch in der Nähe. Ja, meine Mutter wohnt unten und wir wohnen oben. Ach so, das ist ja ganz... Ein Familienhaus ist das. Das ist ja perfekt, das ist perfekt. Ich glaube, dass für sie das ganz wichtig ist, dieser enge Kontakt dann zu dir und zu deiner Familie und dass ihr das natürlich auch Trost geben wird. Ja. Sie ist ja nicht alleine. Ja. Wenn sie alleine wäre, wäre das alles sehr schwieriger zu bewältigen. Das Schlimmste kommt jetzt noch, die Beerdigung, ne? Und das Abschied nehmen. Ne? Ja, das ist dann nochmal sehr schlimm. Die ist jetzt am Donnerstag, ne? War dein Bruder ein gläubiger Mensch? Ja, mein Bruder war ein gläubiger Mensch, ist jeden Sonntag in der Kirche gegangen, war auch in Rom gewesen, hat für meinen behinderten Sohn auch gebetet. Ja. Und die waren in Marienfeld, den Papst besuchen. Mhm. Und wenn man sein Zimmer sieht, da meint man, er hätte Priester werden können. Ne? Mhm. Er hat ein Kreuz da hängen, Mutter Gottes hängt da, ne? Das hat ihm Kraft und Mut gegeben, ne? Ja, gibt dir das auch Kraft und Mut? Nicht so, wenn ich denke, der liebe Gott hat mir meinen Schwiegervater genommen, meinen Vater, meinen Bruder und... aber wenn ich Sorgen habe, dann gehe ich schon mal, wir haben eine Kapelle, gehe ich schon mal beten, ne? Aber war ich jetzt lange Zeit nicht mehr, ne? Glaubst du denn, dass er in irgendeiner Form weiterlebt, dein Bruder? Doch, da glaube ich dran. Ja. Was ja auch dann ein etwas Tröstliches ist. Das heißt, er hat's gut, er hat keine Schmerzen mehr. Ja. Er ist die schwere Krankheit los. Ja. Aber ich sag mir nachhinein, warum habe ich nicht mehr Zeit mit ihm verbracht. Aber ich war auch berufstätig, 12 Stunden muss ich immer arbeiten. Ich will dir mal was sagen, ich kenne eure Verhältnisse überhaupt nicht. Nein. Aber so wie du sprichst und wie deine Stimme ist und wie du über deinen Bruder sprichst, wiederum erzählst, bin ich sicher, dass du sehr viel für ihn getan hast und dass er das gewusst hat, wie sehr du ihn auch liebst als Bruder. Ja. Da bin ich ganz sicher. Dass man natürlich hinterher, wenn jemand verstorben ist, denkt, hätte noch mehr machen können, ist menschlich. Ja. Das ist normal. Ja. Also mein herzlichstes und tiefes Beileid, Horst. Ja. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie und deiner Mutter vor allen Dingen natürlich auch sehr viel Kraft für die nächste Zeit und für die Beerdigung. Und ich glaube, das ist dennoch ein tröstliches Gefühl zu sagen, ich hab das Wichtigste für meinen Bruder getan. Ja. Domian, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Mach weiter so. Ist klasse, was du da machst und dein ganzes Team auch. Vielen Dank, ich richte es gerne aus. Alles Gute von Herzen, Horst. Ja, danke schön. Tschüss, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschö. So, und weiter geht es um 1.29 Uhr mit Silvia. Und Silvia ist 52. Guten Morgen. Hallo. Silvia, guten Morgen. Guten Morgen. So, über was reden wir beide? Wir reden über Beziehung SM. Oh. Das heißt, du bist davon betroffen? Ja. Erzähl mal. Ich habe nach meiner Scheidung irgendwann mir mal einen PC angeschafft und habe angefangen zu chatten. Wann hast du dich scheiden lassen? Das sind jetzt 7 Jahre. Ja, warst du 45? Jo. Ja. Und dann irgendwann PC und ein bisschen mal gechattet. Mhm. Wollte ja auch mal wissen, wie das ist und habe dabei im ganz normalen öffentlichen AOL-Chat einen Mann kennengelernt. Mit dem du jetzt zusammen bist? Nein, nicht direkt zusammen bin. Also es ging dann halt irgendwie nach einem halben Jahr so ein bisschen, dass wir halt auch mal über Sexualität gesprochen haben, wie das dann so ist im Chat. Ja. Und dann kam halt dabei raus, oder ja, dass er halt ein dominanter Mann ist. Ja. Und er wollte eigentlich nicht drüber reden, also er hat mich nicht irgendwie da hineinziehen wollen. Ja. Aber ich habe immer ein bisschen gestichelt, weil ich wissen wollte, was er so tut, was er macht. Du hattest in dieser Beziehung keinerlei Erfahrung vorher? Nein, überhaupt keine. Du hast eine ganz normale Sexualität gelebt und... Genau. Ja. Kinder übrigens, Kinder aus der ersten Beziehung? Nein. Mhm. Und ja, dann hat er mich halt so langsam hingeführt. Immer noch per Chat oder habt ihr euch schon mal getroffen? Wir haben uns inzwischen auch einige Male getroffen, ja. Naja, inzwischen ist klar, das ist ja nun eine ganze Zeit schon her. 2,5 Jahre, ja. Ah ja. Mhm. So, und das, was mir halt Angst macht am Anfang, dass es mir gefällt. Ja. Weil das ist ja doch ein bisschen, wenn man ganz normale Sexualität gewohnt ist. Ist es was Krasses? Ja. Also es hat dich schon interessiert, als ihr nur darüber gechattet habt. Ja. Und als ihr euch dann das allererste Mal getroffen habt und auch einen sexuellen Kontakt hattet, was hat er da mit dir gemacht? Das allererste Mal, das war, er war in der Stadt, in der ich arbeite, zu einer Messe. Mhm. Und wir hatten uns da getroffen und das war eigentlich erstmal ein ganz normales Gespräch, aber ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Na klar. Und das war eigentlich nicht viel. Er hat mich dann nach Hause gefahren oder zu dem Ort, wo mein Auto steht, weil ich mit der Bahn fahre. Mhm. Und da hat er halt dann schon im Auto ein bisschen was gemacht. Ich musste halt Unterwäsche ausziehen und so. Mhm. Ja, aber das war das, was ich eigentlich erwartet hatte, aber es war für mich schon... Also das Besondere daran war, dass er dir den Befehl gegeben hat und du etwas sehr für dein Leben was Ungewöhnliches gemacht hast. Du hast dich im Auto... nicht nackig gemacht, aber die Unterwäsche ausgezogen. Ja, genau. Sowas gab es früher nicht. So in der Art nicht, nein. Und das ist ja noch harmlos, aber immerhin, ne? Ja, aber das war für mich, das war ja das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie etwas in der Art erlebt hatte. Ja. Und dann im Auto schon halt ein bisschen angetatscht zu werden und dass man halt ein bisschen fester auch angefasst wird. Ja. Das war schon ein bisschen seltsam. Ja, und dann haben wir noch... Zumal haben wir noch einen kleinen Waldspaziergang gemacht, da durfte ich dann auch das eine oder andere tun. Und du immer noch ohne Schlüpper? Jo. Ja. Aber das ist normal, also das ist halt meine Kleiderordnung, die habe ich sowieso einzuhalten. Die gibt er dir vor? Ja. Ja. Ja. Ist es denn mittlerweile auch dann, was man so in diesem Sadomaso-Bereich kennt, auch sehr hart zur Sache gegangen? Also es ist kein Hardcore, das ist schon alles den gewissen Schmerz, den möchte ich ja, aber das muss in Maßen sein. Ja. Und er ist auch jemand, der mir immer dabei ins Gesicht schaut, in die Augen und der genau beobachtet, was ich sagen kann. Ja, was war denn bisher für dich das Krasseste, was du gemacht hast? Oder was du hast mit dir machen lassen? Das war eigentlich, als wir letztes Jahr zusammen auf dem Boot waren, einige Tage, im Segelboot. Und dass ich halt auf dem Boot an Bord, ja, dann halt auch ohne Unterwäsche, und dass er mir dann da halt den Hintern versohlt hat. Auf dem Boot? Ja. Auf dem Meer oder auf einem See? Das war in Holland. In Holland, auf der Nordsee? Ja. Ja. Aber schon so, dass man immer mal gucken musste, mehr beobachtet das ja auch dann, ob jemand zuschauen kann. Genau, mit einem Fernglas von Ferne. Kann man alles sehen. Kann man alles sehen, während du da versohlt wirst. Ja gut, aber dann denke ich mir, Gott, die kennen mich eh nicht. Ja, ja, genau, ganz genau. Wie würdest du denn, du hast gerade so gesagt, habe ich meinen Mann kennengelernt. Ist das jetzt eine Beziehung oder was ist das? Also ich halte es für eine und er nicht. Ah, was ist es denn für ihn? Wenn ich das wüsste, wäre ich auch schon ein bisschen schlauer. Eine reine Sexgeschichte? Nee, das ist es halt nicht, weil er mich in 2,5 Jahren bei allem, was in meinem privaten Leben passiert ist, auch begleitet hat, geholfen hat. Ja. Ich hatte viele Probleme mit meinem Vater. Ja. Da hat er mir wirklich jeden Abend zugehört, hat mir geholfen. Ah, ja. Also das geht dann schon weit über das Sexuelle hinaus. Das ist eine richtige. Ist er denn auch solo? Er ist auch geschieden, seit ungefähr genau denselben Jahren wie ich. Aber hast du ihn denn nicht gefragt, wie er das sieht, wie er das ja definiert mit zwischen euch? Das ist immer so, wenn ich da ein bisschen stichel und dann wird er immer so ein bisschen ungehalten und er sagt immer, er kann mir keine Beziehung bieten. Das ist sein Spruch. Warum nicht? Er möchte das einfach nicht. Er möchte keine Beziehung. Er möchte relativ frei sein. Ja, und ich denke halt einfach, dass er vielleicht auch noch nicht so weit ist. Ich bin inzwischen so weit, dass ich wieder für eine Beziehung frei wäre. Aber er ist es wahrscheinlich noch nicht. Hat er denn auch eine langjährige Beziehung hinter sich? Ja, ja, er war auch lange Jahre verheiratet, ist halt auch geschieden. Seine Tochter wohnt bei ihm. Ja. Aber er will halt irgendwie sich, dieses Bindungsgefühl habe ich, das möchte er irgendwie nicht. Ist er in deinem Alter ungefähr? Ja, der ist anderthalb Jahre jünger. Ja, also. Lass uns nochmal über die Sexualität sprechen. Mhm. Du hast also dann im fortgeschrittenen Alter, sagen wir mal so, eine ganz neue sexuelle Seite von dir entdeckt. Ja. Nämlich die devote Seite der Sadomaso-Sexualität. Ja. So kann man sagen, ne? Ja, ja. Hast du das Gefühl, dass da noch weiter viel zu entdecken und auszuprobieren ist? Ja, sehr viel. Ja. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, aber du bist immer noch ein bisschen unsicher. Ja, da manchmal kommt schon irgendwo so ein Gedanke, wofür das hin, wenn ich diesen Mann verliere. Hm. Einen anderen, ich sag mal, Dom nennt man die ne? Ja, ja, genau. Zu finden. Ich war auch schon mal in Chats unterwegs, hat er mir auch die Chats gegeben, ja, wo ich hingehen kann. Und das sind, also ich habe noch keinen Mann gefunden, der so ist wie er. Der immer das Verständnis oder was er mir gesagt hat, der dominante Mann ist eigentlich derjenige, der für die Frau da ist, ne? Weißt du, Seda, ich würde jetzt gar nicht darüber nachdenken, was eventuell wäre, wenn. Mhm. Ich würde darüber nachdenken, was ist. Und der Ist-Zustand klingt ja eigentlich relativ gut. Ja, das tut er auch. Ich habe bis vor einer Stunde mit ihm noch geschrieben und dann ging das eigentlich nur um reine Träumerei und Spinnerei, ja, was wir, ich bin jetzt am Segelschein machen. Mhm. Das hat er mir auch so ein bisschen aufs Auge gedrückt, weil er halt segelt. Und dann, dann kaufen wir uns ein Boot und dann machen wir in 2015 eine Atlantiküberquerung. Ich meine, er denkt ja irgendwo in die Zukunft. Er denkt in die Zukunft. Und ich würde ihn auch gar nicht weiter bedrängen. Vielleicht will er gar noch nicht so richtig fest und genießt es doch erstmal so, wie es ist. Er scheint ja ein guter Typ zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ne, der sich auch um dich kümmert und auch interessiert ist an anderen Dingen deines Lebens. Und was die Sexualität anbelangt, kann ich dir nur gratulieren, dass du das entdeckt hast und dass du es vor allen Dingen auch auslebst. Was meinst du, wie viele Leute alt werden und solche Dinge nicht ausleben? Und das finde ich immer dramatisch. Auch wenn du noch viel vor dir hast, da irgendwann wirst du merken, bis hier ist nun wirklich die Grenze und mehr mache ich nicht. Das auf jeden Fall. Also das würde der Mann auch nie zulassen. Genau, ganz genau. Also dieser Mann nicht. Und es ist halt so ein bisschen erschreckend, dass man in diese Richtung geht in dem Alter, dass man das vorher ja überhaupt nicht kannte. Ja. Und dass es einem gefällt. Und das ist für mich wirklich die tolle Erfüllung. Und irre. Ja, ich habe eben auch mit der einen Dame, mit der du gesprochen hattest, von wegen Orgasmusproblem oder das Unterdrücken wollen, das habe ich jetzt erst erlebt, wie frei ich das leben kann. Das heißt, in deiner Ehe vorher war das auch mäßig alles? Ja. Halt normal, sag ich mal. Ne? Das heißt auch, du hast auch nicht oft den Orgasmus erlebt? Nicht so intensiv auf jeden Fall. Ja. Denkst du manchmal, Mensch, was habe ich versäumt, dass ich all die Jahre, ja? Aber vielleicht war die Zeit noch nicht reif für dich. Das mag sein, ja. Insofern ist es ja auch müßig, darüber nachzudenken, ach, hätte ich mal und du machst es jetzt und darauf kommt es an. Genau, also jetzt, was früher war, das interessiert mich auch nicht mehr, das ist auch vorbei. Aber ich möchte halt schon irgendwo da weiter. Das sind noch so viele Sachen, die ich noch entdecken möchte, die ich noch ausprobieren möchte, die ich alle weiß. Ich finde das super. Das erinnert mich an eine Anruferin vor vielen Jahren mal, die war so in deinem Alter auch ein bisschen jünger, die genau das Gleiche erzählte und die auch ein normales Leben geführt hatte. Und ist dann, das war nun ein sehr großer Gegensatz, in eine Sklavenkommune gegangen. Und war ganz glücklich und zufrieden und führte jetzt das Leben, was sie führen wollte. Ja, ich meine, ganz so weit möchte ich nicht. Nee. Wie oft seht ihr euch denn eigentlich? Ja, leider nicht sehr oft. Bisher vielleicht so 2-3 Mal im Jahr, aber dieses Jahr wird es öfter, weil er jetzt auch einen anderen Job angenommen hat. Aber ihr telefoniert oft? Wir telefonieren fast täglich und wir chatten jeden Abend 2, 3, 4 Stunden. Und wie weit wohnt ihr auseinander? 220 Kilometer etwa. Aber da wundert es mich schon, dass ihr euch so selten nur seht. Naja, ist halt... Oder hat er noch andere devote Frauen? Ich glaube nicht. Aha. Weil ich weiß nicht, wann er noch Zeit für die haben sollte. Aber das macht mich schon ein bisschen stutzig. Wieso, wenn man doch so mit guten Männern kann oder sogar Pläne macht von seiner Seite aus, wir machen eine Weltumsegelung und so. 200 Kilometer ist so ein Klacks, da fährt man aber eben, ich gehe mal davon aus, dass er ein Auto hat. Ja, klar. Kann man mal eben rüberfahren. Das ist das ja, wo ich dann immer wieder am Stutzen bin, weil er halt sagt, Beziehung und zu viel Nähe, das ist nichts. Aber ich kann es auch nur aussitzen im Moment und einfach abwarten. Würde ich auch sagen. So die Grundkonstellationen sind ja gut. Ja, sitzt es, du hast es genau richtig gesagt, sitzt es aus und genießt das, was ist. Und vielleicht wird sich das Ganze irgendwie auflösen und dann noch mehr annähern. Ja, das würde ich mir schon wünschen, ja. Das wünsche ich dir auch von Herzen, Silvia. Und nochmal Gratulation für die Entdeckung der neuen Sexualität. Okay, danke. Alles Liebe wünsche ich. Dir auch. Tschüss. Ciao. So. Ach so. Jetzt machen wir weiter mit, ich frage meine Regie, mit wem wir weitermachen? Mit Markus. Und Markus ist 33. Guten Morgen, Markus. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir darum, also, ich bin erstmal überhaupt froh, dass mir mal eine zuhört, dass ich mal irgendwie was loswerden kann. Mhm. Und zwar geht's bei mir darum, seit 19 Jahren, bin ich irgendwie immer straffällig geworden und so und war auch immer in Haft. Also in den letzten 19 Jahren 15 Jahre und 9 Monate gesamt. 15 Jahre? Ja. Warst du in Haft? 9 Monate also, ne? War ich in Haft insgesamt, ne? Ich war zwischendurch ein paar Mal draußen so in der Freiheit, aber nicht wirklich lange. Es hat sich da immer mehr so ein paar Monate gedreht. Weswegen warst du denn immer in Haft? Ja, es waren zum Anfang als Jugendlicher, waren es so Eigentumsdelikte, wo ich 14 war. Dann kam damals die Sache mit Lichtenhagen. Eigentumsdelikte heißt? Du hast Kleinkram geklaut? Ja, so Kleinkram geklaut, aber nicht nur Kleinkram. Also sondern? Das war dann ja schon größere Summen, die gestohlen wurden so auf einmal, ne? Wie? So mit Einbrüche. Ach so, sowas. Und sowas. Ah, ja. Genau. Mhm. So, und dann kam 1992 kam dann dazu mit Rostock-Lichtenhagen. Was war das? Das waren die Krawalle beim Ausländerwohnheim. Mhm. Das war dann Landesfriedensbruch. Da hast du mitgemacht? Ja, da habe ich auch damals mitgemacht, ja. Da war man noch irgendwie, wie soll ich das sagen, da war ich noch jung und dumm und... Das heißt, du warst in der rechten Szene aktiv? Na, aktiv nicht wirklich. Also ich war irgendwie... Mitläufer. Jetzt im Nachhinein Mitläufer, genau, ja. Was hast du da gemacht? Du persönlich? Ja, ich persönlich war mit dem Hochhaus drin, ne? Und was hast du da gemacht? Brand hat da die Möbel kaputtgeschlagen und so. Hast du mit auch die Brände gelegt? Nee, aber ich war quasi aber da vor Ort, ne, also... Sagen wir nochmal, das ist so lange her. Sag du nochmal kurz genau, was alles da passiert ist. Ja, na, also den ersten Tag, ich kann eigentlich alle Tage erzählen, weil ich ja jeden Tag, da war ich stramm, auch ursprünglich aus Rostock-Lichtenhagen. Hm. Und ja, also den ersten Tag wurde Bus rumgepöbelt und ein paar Steine geschmissen in die Scheiben. Also da wohnten ausländische Menschen? Ja, in so einem ganzen Hochhauskomplex. In einem ganzen Hochhauskomplex. Ja, hm. In so einem Riesending so, ne? Und das waren so viele vietnamesische, aber eben auch rumänische und wie heißt das, Romas und Sintis und so. Hm. Und also es war nachher alles Mögliche da und... Ja, und da war dann irgendwie 92, ging das dann da irgendwie so los, ne? Also es war so eine Gruppengeschichte so irgendwie so. Was genau wurde denn dann gemacht da? Ja, das wurde Jagd gemacht auf die ausländischen Mitbewohner da, die ersten 2 Tage, aber ja, aber zum Glück kam da ja nicht wirklich einer ran an die Menschen selber, so, immer nur an dieses Hochhaus. Ja. Sonst wären wahrscheinlich wir alle heute nicht glücklich gewesen. Ja. Und ja, dann am zweiten Tag waren dann schon die Randale ein bisschen größer, da wurden dann auch Autos umgekippt von den Polizeibeamten und so und die in Brand gesteckt. Mhm. Am dritten Tag brannte dann das Hochhaus. Ja, das heißt, ihr habt das Hochhaus im Brand gesteckt? Ja, und zusammen, ja, wir im Prinzip, ja. Ja. Ich jetzt nicht persönlich, aber ich war mit bei. Also, ein rechter Mob und Mitläufer wie du. Ja, genau. Waren in diesem Haus, als der Brand gelegt wurde, da waren Menschen? Ja, natürlich, ja, klar. Wie viele Menschen sind während dieser Vorkommnisse zu Schaden gekommen? Also richtig körperlich, glaube ich, keiner. Weil die wurden dann irgendwie... wie sagen wir, mit so einer Busse wurden die irgendwie weggefahren. Es gab keine Verletzten. Na, es gab wohl Rauchvergiftung und sowas, gab so alles. Das war ja auch damals im Fernsehen zu sehen. Wir selber draußen haben es ja so gar nicht mitgekriegt. Ja. So, also. Und du hast, was du gesagt hast, du hast Möbel kaputtgeschlagen? Ja, genau. Möbel, ja, alles, was da so in der Wohnung so drin war, weil die sind irgendwie weiter nach oben geflüchtet. Hm. Gott sei Dank heutzutage gesagt, ne? Ja. Und ja. Und irgendwann sind wir dann wieder raus aus dem Hochhaus. Und dann hat man dich auch irgendwann erwischt? Ja, so zwei Tage später. Es ging ja noch ein paar Tage weiter, so das Theater da. Ja. Und dann haben sie mich dann später in Haft genommen, wegen deines Friedensbruch. Ja, aber du also, hast... Also nicht bei der Sache an sich. Also es wurden ja Videoaufzeichnungen gemacht und so. Und aber du hast... Du hast dann festgenommen. Ja, du hast bei dieser Sache, hast du keinen Menschen tätlich angegriffen? Nee, nicht, also jetzt ich selber, nee, auch von uns wahrscheinlich keiner, Gott sei Dank, weil es war ja keiner da. So. Also die hatten irgendwie vorher die Chance, sich irgendwie zu retten. So, so ich vermute mal, dass das nicht das Einzige war, denn was hinzugekommen ist zu deiner Biografie. Was hast du noch gemacht, weswegen du in den Knast gekommen bist? Na, ich habe richtig bewaffnete Raubüberfälle gemacht. Ja, und das ist das dann jetzt zum Schluss gegipfelt. Also jetzt bin ich ein Jahr entlassen. Also das letzte Mal war es dann versucht der Totschlag. Was ist da genau vorgekommen? Was ist da passiert im Detail? Ja, so ganz im Detail weiß ich es natürlich nicht mehr. Ich weiß das, weil ich da wirklich sturzbetrunken war. Ich weiß das eben nur noch, was dann so im Laufe der Gerichtsverhandlung zugetragen wurde. So. Mhm. Also ich kann nur noch das wiedergeben, was ich aus den Akten weiß, nicht mehr persönlich. Also. Mhm. Und ja, da kam es dann eben auch, wir waren mit einer Gruppe unterwegs, haben ein bisschen was getrunken in der Kneipe und ja, da kam es dann zu einer Schlägerei und irgendwann ist das dann bei mir ausgehakt und dann habe ich eben auf den am Boden liegenden noch eingetreten und so. Wie schwer war der Mensch verletzt? Er war schwer verletzt. Er war 3 Wochen auf Intensivstation. Und danach ist er dann noch in der Reha-Klinik eine Ewigkeit gewesen. Ist dieser und Mensch... Und er hat auch heute noch Folgeschäden. Also er hat auch noch Folgeschäden heutzutage. Wollte ich gerade fragen, welche Folgeschäden hat er? Ja, also er kann seinen rechten Arm wohl nicht mehr... Wie heißt das, nicht mehr gerade machen? Also er ist irgendwie immer in der Beuge drin. Ja. Dann eben halt war eine schwere Gesichtsverletzung, so wie Jochbeinfrakturen, aber richtig, also das war alles kaputt irgendwie, das wurde alles neu aufgebaut. Man sieht es aber heute noch, weil er noch Namen davon getragen hat, überall. Ja. Und halt eben körperlich, er wohnt jetzt wieder bei seinen Eltern, also und ist irgendwie, glaube ich, jetzt 37 so. Das heißt, er kann auch nichts mehr alleine machen, so die Feinmotorik, alles ist irgendwie so kaputt gegangen. Das heißt, das Leben von diesem Mann ist in dem Sinne zerstört. Ja. Wie er es vorher hatte. Hast du diesen Mann mal besucht? Ja, jetzt im Nachhinein ja. Das gehörte mit zu meinem Entlassungsprogramm. So mit daher kannst du es auch beurteilen, wegen der Narben im Gesicht. Ja, genau. Also das sieht man eindeutig ja alles. Wie war das für dich, als du dann diesem Mann gegenüberstandest? Na, mir war ehrlich gesagt bei der Sache überhaupt nicht wohl. Also ich wollte es eigentlich auch nicht, weil es war zwar irgendwie zu einer Sache mit dazu, um mit einer Sache abzuschließen, aber ich dachte eigentlich, das wäre besser gewesen, wenn ich ihn nicht wieder getroffen hätte, für ihn auch. Warum? Weil es sind ja auch ein paar Jahre vergangen und so. Natürlich lebt er ja. Er sieht sich ja jeden Tag im Spiegel und mit den Folgeschäden und so. Aber wenn ich von mir aus persönlich sagen würde, ich möchte, wenn es mir passieren würde, den nicht mehr wiedersehen. Also. Wie war denn die Situation? Was hast du gesagt zu ihm? Ich hab nicht viel gesagt. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe das nochmal versucht so zu erklären aus meiner Sicht so. Es ja nichts zu erklären gibt? Ja, wollte ich einfach sagen. Also es gibt ja nicht wirklich was zu erklären. Weil wie soll man so eine Sache erklären? Also. Die kann man nicht erklären. Nee, kann man nicht. Also. Man kann sich nur entschuldigen, wobei man dadurch auch keinen Menschen wieder gesund machen kann. Nein, das stimmt. Also das bleibt so oder so. Also er lebt da wahrscheinlich noch schlechter drunter als ich. Also wie hat er denn darauf reagiert, auf deine Entschuldigung? Naja, er hat nicht wirklich viel gesagt, weil er kann auch heute noch nicht richtig sprechen. Also man hat zwar gemerkt an den Augen und so, dass es ihn so ganz schön bewegt und so. Und ach so, ja. Er ist so gehandicapt, dass er das ja gar nicht sagen kann? Ja, ein bisschen so, aber man hört das nicht wirklich so, also es ist so, wie soll ich das sagen, so, ja. Es ist alles kaputt, also es ist zwar aufgebaut wieder, aber es funktioniert nicht mehr wirklich so. Also er hat keinen ganzen Satz zu dir sagen können? Nee, nicht wirklich, also zumindest keinen verständlichen, ordentlichen Satz irgendwie. Wie lange warst du dann bei diesem Mann? Also 45 Minuten, glaube ich, so also halbe Stunde, dreiviertel Stunde maximal, so, dann haben auch seine Eltern schon gesagt, so, weil die ihn ja nur auch kennen und so, die haben dann schon gesagt, so, das reicht jetzt wirklich. Und wobei das schon auch eine lange Zeit ist, wenn er kaum etwas erwidern konnte und du ja, außer einer Entschuldigung auch nicht viel gesagt hast, was hat man da? Na, ich glaube, da ging uns beiden so selber eine Menge durch den Kopf. So. Mhm. Also ich habe das ja auch bei mir gemerkt, also es waren jetzt nicht, ich habe ja auch nur nicht die ganzen 45 Minuten was gesagt, das waren noch echt auch so mal 5 Minuten Pause zwischendurch oder so, wo einfach wirklich nur nachgedacht wurde. Ne? Wenn du das heute so jetzt aus deiner jetzigen Sicht siehst, wie beurteilst du das? Ja, also welcher Teufel mich geritten hätte. Also wenn ich die Uhr zurückdrehen kann, das würde nie wieder passieren, ne? Hm. Tut es dir aufrichtig leid? Ja, ja, definitiv. Von ganzem Herzen leid? Ja, es tut mir vom ganzen Herzen leid, wenn ich jetzt sehe, was ich damit angerichtet habe. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, was du gemacht hast. Das ist ganz schlimm. Ja, wie gesagt, ich sehe den auch ab und zu, der wohnt bei mir zwei Straßen weiter. Also so. Das ist doch schon. Hm. Ich kann das auch nicht wirklich so. Also ich werde damit ja auch nicht fertig in dem Sinne, ne? Weil ich werde ja auch jedes Mal daran erinnert, er wahrscheinlich auch, wenn er mich sieht. Also das ist eben das ganz schön prekär, die Situation. So. Zu wie vielen Jahren bist du für diese Tat verurteilt worden? Na, zu dieser und noch ein bewaffneten Raubüberfall dazu, zu 6 Jahren und 10 Monaten. Musst du dem Mann eigentlich Schmerzensgeld zahlen? Ja, aber das wird wohl irgendwie noch geklärt, weil ich momentan ja auch nicht wirklich was habe, was du ich hast sagen nichts. Kann. So. Jetzt bist du seit einem Jahr draußen, sagst du. Und hast so viele Jahre, fast dein ganzes erwachsenes Leben, kann man sagen, im Knast verbracht. Und immer wieder warst immer wieder draußen und hast Scheiße gebaut. Ja. Wie soll es weitergehen? Ja, das ist eben die Frage. Also momentan kann ich für mich selber stolz sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang nichts gemacht. Also zumindest nichts, was jetzt eine Strafe liegen Sache so fallen würde oder so. Hm. Ich bin mal, glaube ich, zweimal mit der Bahn schwarz gefahren und sogar dabei noch erwischt worden. Also mir klebt doch das Pech noch an den Haken. Ja, aber das solltest du auch nicht machen. Wenn, dann musst du ganz diszipliniert und ganz streng sein. Ja, genau, das ist klar. Ja, aber es ging leider nicht anders. Ich hatte irgendwie einen Termin bei der Führungsaufsicht, die ich ja mittlerweile habe, 5 Jahre. Und naja, okay. Da muss ich erscheinen. Also wenn es nicht anders geht, es ist halt immer ein Hin und Her. So, ne? Du hast aber noch keine Arbeit gefunden in diesem Jahr. Nee, momentan ist dann echt immer so mal eine 1 bis 3 Monate Maßnahme irgendwo. Ansonsten, ich bin auch gelernter Koch und ja, also. Hast du denn? Mit dem Führungszeugnis brauche ich nicht mehr auftauchen. Ja, klar. Hast du noch Familie? Ja, eigentlich habe ich Familie, aber ich habe mit meiner Familie überhaupt keinen Kontakt. Ja. Ich habe jetzt meine Familie zweimal gesehen. Das war letztes Jahr im April. Da ist mein Opa verstorben. Mhm. Also kurz nachdem ich entlassen war. Jetzt vor 4 Wochen ist meine Oma gestorben. Also das war es dann aber auch das Einzige, wo ich meine Familie sehe. Die reden nicht mit mir, die telefonieren nicht mit mir, die machen gar nichts. Also. Ist es dir denn gelungen, jetzt nach dem Jahr, wo du in Freiheit bist, eher vielleicht 1 oder 2 neue Kontakte aufzubauen und zu finden? Ja, so richtig Kontakte und so nicht wirklich. Also man sagt mal den einen guten Tag und man sagt auch dem anderen guten Tag, aber so richtig, also im Prinzip bin ich eigentlich nur für mich alleine so. Also ein einsames Leben? Ja, ein sehr einsames Leben, was ich mir natürlich selber zuzuschreiben habe. Ne? Natürlich. Was machst du den ganzen Tag über? Ja, ich sitze den ganzen Tag und bin irgendwie, eigentlich bin ich mehr so im Internet. Ich verlasse die Wohnung nur, wenn ich mal einkaufen muss oder so. Mhm. Oder irgendwelche wichtigen Termine einhalten muss. Ansonsten trifft man mich zu Hause. Wo soll ich auch hin? Mit wem soll ich auch irgendwo hingehen? Ich frage es jetzt nochmal, wenn du jetzt deine ganze Zeit Revue passieren lässt, empfindest du zu allem, was du getan hast, tiefe Reue? Also zumindest an alle Sachen, an die ich mich selber erinnern kann, ja. Mhm. Also und jetzt diese große, schwere Sache, wo ich weiß, was dadurch durch entstanden ist, weil ich ja fast, wie gesagt, ja öfter mal sehe auch. Ja. Das heißt, diese Reue und das und die, auch der Eindruck, dass du den Mann gesehen hast, das war vielleicht doch sehr gut, dass du ihn gesehen hast, könnten ja vielleicht einen Neuanfang für dich bedeuten. Immerhin hast du es jetzt schon mal ein Jahr geschafft. Das ist ja eine große Leistung. Ja, also für mich ist ein Jahr richtig viel. Da kannst du stolz, das finde ich auch. Das erste Mal, dass ich überhaupt so lange draußen bin, seitdem ich strafmündig bin. Ne? Also. Ja, finde ich auch. Da kannst du auch stolz drauf sein. Also bei aller Kritik, die man an dir üben kann, darauf kannst du stolz sein. Und dafür sage ich ein Kompliment zu dir. Jetzt musst du natürlich sehen, dass du weiterkommst. Und ich weiß, das ist nur alles anders als leicht getan, ist leicht gesagt, dass du eine Arbeit findest. Eine Arbeit wäre natürlich ganz, ganz grandios. Ja, natürlich. Das wäre auch so für mich, dass ich mal überhaupt ein paar Stunden rauskomme oder auch mal auf andere Sachen kommen soll. Genau, dass du was anderes kennenlernst, andere Erfolgserlebnisse hast und in einem anderen Zusammenhang lebst. Ich kann dir von meiner Seite aus nur wünschen, dass du die Kraft hast, auch wenn das jetzt mit der Arbeit noch länger dauert, dass du die Kraft hast, führe dir immer diesen Mann vor Augen, dass du, ich sag's mal so salopp, dass du sauber bleibst. Mhm. Du hast schon genug angerichtet und du bist, was hab ich gesagt, 33. Ja. 33, ja. Es besteht wirklich die Chance, dass du nochmal ein neues Leben und auch ein vernünftiges Leben anfängst. Ja, das hoffe ich. Also ich versuche alles dafür, das ist klar. Also. Ich kann dir nur wünschen, dass du es schaffst, Markus. Und ich kann dich ermutigen, wenn du es ein Jahr geschafft hast, schaffst du es auch 2 Jahre und so weiter und so weiter. Und irgendwann, wenn du älter bist, kannst du sagen, okay, ich habe schlimme Sachen gemacht, aber ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, den Absprung zu finden von dieser Scheißbiografie. Ja. Das muss dein Ziel sein. Ja, ich stapel das auch so tief. Also echt immer nur das nächste halbe Jahr. Genau. Jahr, das so, ist sehr gut. Mehr geht nicht. Also. Ja. So, dann wünsche ich hier von meiner Seite aus nochmal viel Glück und wirklich alles Gute, dass du eine schaffst. Eine Frage habe ich aber noch. Gerne. Ich habe nämlich die ganze Zeit die Sendung verfolgt. Was ist denn mit der Frau nur eigentlich passiert? Also da macht man sich ja doch Gedanken. Ja, also das machen meine Leute im Hintergrund. Ich weiß es jetzt nicht. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir uns wirklich mit allen Kräften bemühen, dass da uns da schlau zu machen und uns um die Frau zu kümmern. Jo, das ist schön. Ja, lieber Markus, alles Gute. Okay. Ja, ich bedanke mich. Tschüss, ja. Ciao. Tschüss, ciao. So, nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen. Morgen heißt unser Thema Macht. Ich möchte mit Machtmenschen sprechen. Leute, die richtig geil sind auf Macht, die Spaß haben an der Machtausübung, sei es im privaten Bereich oder sei es im beruflichen Bereich, oder auch mit vielleicht mit jüngeren Leuten, die sagen, ja, mein Ziel ist es, ich will Macht ausüben, ich will mal sehr wichtig sein, ich will an eine Schaltstelle im Beruf oder vielleicht sogar Politiker werden, was auch immer. Und ich möchte mit Opfern von Machtmenschen sprechen. Die meisten Machtmenschen haben Opfer. Unter den meisten Machtmenschen leiden Menschen. Seid ihr in einer solchen Situation? Ist euer Mann vielleicht ein Machtmensch und ihr habt schwer unter ihm zu leiden? Oder eure Frau? Das haben wir bei Frauen ganz genauso. Oder habt ihr einen Chef, der euch das Leben zur Hölle macht und ihr findet irgendwie keinen Weg daraus? Also wenn ihr gerne mit mir morgen über Macht und Machtmenschen sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder während der Sendung auch zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Markus ist hier. Markus ist 31. Hallo ja, Markus. Hallo. Markus, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir ist es so, ich habe einen Bruder, der ist schizophren und der war jetzt 6 Jahre verschwunden und wir hatten nur einmal kurz zwischendurch mit ihm Kontakt. Wo war er denn? Der hat wohl auf der Straße gelebt und war wohl teilweise in Deutschland, teilweise in Italien. Wie alt und ist er? Der ist jetzt 33, der wird bald 34. Und ja, der war halt die 6 Jahre weg und jetzt gestern ist er plötzlich wieder aufgetaucht, stand bei meiner Tante vor der Tür. Und meine Mutter war zu der Zeit gerade zu Besuch bei mir. Und ja, plötzlich war er da und ist halt ja nicht wirklich so jetzt ansprechbar in dem Sinne. Er nuschelt manchmal, redet mit sich selbst, nuschelt was vor sich hin. Und ist halt, das ist eine extreme Stresssituation, weil er war halt auch früher sehr gewalttätig, bevor er schizophren wurde und danach teilweise halt auch noch. Ist das denn diagnostiziert? Du sagst das mit dem Schizophren? Ja, ja, also er war schon seit der Jugend oft in der Psychiatrie, weil er sehr mit Drogen zu tun hatte und weil er, ich und er sind von klein auf misshandelt worden. Und von dann wem? Irgendwann von meinem Vater. Du auch? Und, ja, ja. Und er halt immer mehr. Und dann später ist er halt wegen der Schizophrenie, der hat dann irgendwann Halluzinationen gekriegt einmal. Und dann hat er insgesamt sein Verhalten wurde immer schräger, sag ich mal. Ja. Und zu der Zeit bin ich auch weggezogen von meiner Mutter in eine eigene Wohnung. Und da habe ich das dann auch nicht mehr alles so mitgekriegt. Aber er ist dann wohl irgendwann halt auch, ist das immer schlimmer geworden. Dann war er in der Psychiatrie. Und dann ist er hat er seine Wohnung verloren und so, weil er das alles verwahrlost. Und da war er so lange weg, wie du gerade gesagt hast. Und jetzt war halt jetzt ist er da. Das heißt, ihr habt jetzt wieder, ihr habt eine Verantwortung, was ihr mit ihm machen sollt, oder? Ja, also meine Mutter natürlich, die hat eine Verantwortung, die will sich um ihn kümmern und so. Und ich bin jetzt weit weg, ich kann natürlich nicht viel so machen. Aber ja, jetzt ist halt die Frage, wir wissen erstens nicht, wie wir überhaupt mit ihm kommunizieren sollen und was jetzt überhaupt wir mit ihm anstellen sollen und was man überhaupt machen kann und so. Einerseits kann meine Mutter ihn nicht einfach nicht auf die Straße setzen. Ja. Andererseits... ist er denn zurzeit da, wo deine Mutter lebt oder da, wo du lebst? Nee, im Moment ist er, wo meine Mutter lebt. Ja. Der ist jetzt im Moment bei ihr und schläft bei ihr. Und jetzt gestern hat er auch bei ihr geschlafen. Gestern hat meine Tante auch noch mit meiner Mutter, hat also auch da geschlafen, damit meine Mutter nicht allein mit ihm ist. Aber ihr seid ganz hilflos und wisst nicht, was ihr machen sollt. Ja, das ist einfach, meine Mutter hat heute bei mir angerufen, hat fast schon geheult. Und pass auf, Markus, die fundierte Auskunft, was man da macht, hätte ich jetzt persönlich sowieso nicht geben können, sondern meine Psychologin. Und die ruft dich jetzt gleich an. Da die Sendung jetzt rum ist, bitte ich dich aufzulegen und die Sabine, meine Psychologin, meldet sich gleich bei dir und alles weitere dann im Hintergrund. Ja, okay. Ja, dann bis gleich. Wunderbar, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Tobias Linke und morgen heißt unser Thema Macht. Möchte gerne mit Leuten reden, die Spaß an der Macht haben und Macht anstreben und mit Opfern von Machtmenschen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr der Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute Nacht, bis dahin, ciao.